Kapitel 21 Millionen Spiegel. Ohne dein Einverständnis kann niemand dafür sorgen, dass du dich unterlegen fühlst. Eleanor Roosevelt, Aktivistin, Feministin, Superheldin, First Lady der USA mit der längsten Amtszeit von allen. Zu den erstaunlichsten Angewohnheiten der Menschen gehört es, dass sie uns wertvolle, manchmal erschreckend vertrauliche Informationen über sich selbst verraten, sobald wir sie kennenlernen. Vieles davon geschieht nonverbal. Wenn wir aufmerksam beobachten, können wir vieles aus ihrer Körpersprache, ihrem Auftreten, ihrer Lebensweise, ihren Taten, ihren Interessen und natürlich ihren Worten lesen. Wir sehen, wie sie ihre Hunde, Kellnerinnen und sich selbst behandeln. Einige Leute stellen alles sichtbar zur Schau. Andere lassen eher kleine Häppchen ihrer Persönlichkeit einfließen. Ich laufe gern Wasserski. Ich bewundere sie dafür, wie selbstbewusst sie mit ihrem Übergewicht umgehen. Ich bin gerade aus dem Knast entlassen worden. Abgesehen von Soziopathen und routinierten Lügnern präsentiert uns ein Großteil der Menschheit ziemlich viele Informationen auf dem Silbertablett. Diese wandern dann durch den Filter unserer eigenen Persönlichkeit. Dort entscheidet sich, abhängig von unserer Wahrnehmung, unseren Vorurteilen, unseren Komplexen und der Anzahl der Jahre, die wir in Therapie verbracht haben, ob wir diese Person näher kennenlernen wollen oder nicht. Wir alle werden von bestimmten Merkmalen angezogen oder abgestoßen. Am augenfälligsten sind für uns immer die Dinge, die uns an uns selbst erinnern. Das liegt daran, dass andere Leute wie Spiegel auf uns wirken. Wenn ihnen jemand auf die Nerven geht, projizieren sie etwas auf ihn, das sie an sich selbst ablehnen. Und wenn sie jemanden ganz toll finden, spiegelt derjenige etwas wider, das sie an sich selbst mögen. Selbst wenn diese Eigenschaft bei ihnen nicht stark ausgeprägt ist. Ich weiß, es klingt wie eine plumpe Verallgemeinerung, aber lassen Sie sich trotzdem mal kurz darauf ein. Ihre Realität wird durch ihre Wahrnehmung geprägt und dadurch, wie sie diese interpretieren. Das gilt ganz generell, auch für die Eigenschaften anderer Menschen. Je nachdem, wie sie gestrickt sind, könnten sie beispielsweise auf unterschiedliche Weise reagieren, wenn ihr neuer Freund oder ihre neue Freundin sie ständig als Volltrottel bezeichnet. Sie könnten das A. als Warnsignal verstehen und die Person für einen Tyrannen halten, B. es als Warnsignal verstehen und glauben, die Person sei nervös, unsicher oder habe schlechte Manieren. Sie könnten es C. als positives Zeichen werten, weil die Person so sehr leidet, dass sie andere Leute beschimpfen muss. Sie braucht wirklich einen so verständnisvollen Partner wie mich. Sie könnten es D. als gute Menschenkenntnis werten, weil sie selbst glauben, ein Volltrottel zu sein. Oder es E. einfach lustig finden, weil es sie nicht weiter trifft. Die Menschen, mit denen sie sich umgeben, sind exzellente Spiegel, wenn es darum geht, wer sie sind und wie sehr sie sich selbst mögen oder wie wenig. Es gibt immer einen Grund dafür, warum wir uns zu jemandem hingezogen fühlen und warum sich jemand zu uns hingezogen fühlt. Wenn wir die Gelegenheit nutzen und daraus lernen, was uns an anderen Menschen so auf die Palme bringt, können wir einander dabei helfen, zu wachsen und unseren Problemen auf den Grund zu gehen. Dann müssen wir auch nicht in die Defensive gehen, in Rechtfertigungen verfallen oder herumjammern. Unsere ätzenden Bekannten und Verwandten, nervigen Kunden und Nachbarn, sowie die blöde Kuh, deren Stimme ebenso laut durch den Zug dröhnte, tragen mehr dazu bei, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind, als unsere allerbesten Freunde. Es sei denn, die gehen uns auch gerade gewaltig auf den Zeiger. Dann können wir uns auch bei ihnen bedanken. Die Person, der Sie gern eine Faust in die Fresse rammen würden, bietet Ihnen eine tolle Gelegenheit, etwas zu lernen. Verpassen Sie die nicht. Was uns an anderen Menschen stört, stört uns deshalb, weil es uns an Charakterzüge erinnert, die wir an uns selbst nicht mögen. Oder es löst Ängste und Unsicherheiten aus, von deren Existenz wir selbst nichts wussten. Ich persönlich war lange Zeit der festen Überzeugung, feminines Verhalten sei schwach und blöd. Irgendwann hatte ich wohl beschlossen, es sei nicht cool und stark, sich wie ein Mädchen zu verhalten oder eines zu sein. Meine Weiblichkeit wurde etwas, wofür ich mich schämte. Ich fand Frauen, die mit einer Bohrmaschine in der Hand auf mich zukamen, deutlich weniger bedrohlich als Frauen, die mir einen Augenbrauenstift entgegenstreckten. Daher ist es ziemlich lustig, dass eine meiner besten Freundinnen kaum mädchenhafter sein könnte. Ich lernte sie kennen, als wir zusammen in New York City arbeiteten, und ich fühlte mich sofort zu ihr hingezogen, weil sie unfassbar genial und toll ist. Und sie konnte perfekt nachahmen, wie einer unserer Kollegen den Hintern herausstreckte, wenn er den Flur hinunterging. Ich krümmte mich vor Lachen und musste mich an einem Möbelstück festhalten. Im Gegensatz zu mir findet sie Mädelsabende und den Austausch von Schminktipps toll. Sie begutachtet begeistert jeden Verlobungsring, wenn die Braut ins B aufgeregt die Hand ausstreckt. Und sie ist eine Verfechterin des ultimativen Begrüßungsrituals von Mädchenklicken. Arme in die Höhe, Kopf in den Nacken, Augen fest zusammengekniffen und schrille »Oh mein Gott!« Ausrufe allerseits. Daher nennen wir sie Pink. Ein Jahrzehnt später wohne ich in Los Angeles und Pink vor den Toren von New York City. Mit Mann und Kindern, selbstverständlich. Als sie beschließt, das erste Mal seit der Geburt ihrer Kinder allein zu verreisen und ihre beste Freundin aus Studienzeiten in San Diego zu besuchen, ruft sie mich an und bettelt darum, dass ich ebenfalls dorthin komme. Ich willige widerstrebend ein. Es ging mir gar nicht um die zweistündige Autofahrt, sondern um die beste Freundin, die ich zwar noch nie getroffen hatte, die aber sicher noch pinker war als Pink. Vor meinem inneren Auge sah ich ein Tussi-Treffen samt McRyan-Filmabend mit Zehennägel lackieren und Gesprächen darüber, wie dick wir doch geworden seien. Doch Pink war meine Freundin, also setzte ich mich ins Auto. In San Diego war Pinks beste Freundin aus Studienzeiten unterdessen gar nicht erbaut darüber, dass Pinks beste Freundin aus den New Yorker Tagen sich auf den Weg von L.A. zu ihr befand. Auch sie verdrehte die Augen angesichts der drohenden Östrogenbombe. Sie können sich also vorstellen, wie begeistert wir waren, als wir feststellten, dass wir beide ähnlich unmädchenhaft veranlagt waren. Und dann geschah etwas völlig Überraschendes. Sobald wir erkannt hatten, dass die Ausgangslage für das Treffen bei weitem nicht so pink war, wie wir befürchtet hatten, fühlten sich die vernachlässigten Mädchen in unserem Inneren sicher genug, aus ihrem Versteck zu kriechen. Nach jenem Wochenende waren wir alle drei heiser, weil wir so viel geschnattert und »Oh mein Gott« gekreischt hatten. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn auch der ein oder andere Zehennagel lackiert worden wäre. Aber das weiß ich nicht mehr. Ich hatte zu viel Sektintus. Ich bin noch immer keine Anhängerin von Junggesellinnenabschieden. Und ich will Ihnen hier gar nicht raten, dass Sie sich dazu durchringen müssen, alles zu mögen, was Sie jetzt stört. Aber ich behaupte jetzt mal, dass die Dinge, die Sie aktiv verabscheuen, Sie irgendwie innerlich berühren und Ihnen etwas bedeuten. Wenn Sie mit jemandem zu tun haben, der Sie tierisch nervt und Sie deshalb ständig lästern, herumkritteln und jammern, dann kann eine konkrete Auseinandersetzung mit der Situation bewirken, Ihr Leben langfristig angenehmer zu machen. Sie kann dazu beitragen, dass Sie kuriert werden, sich weiterentwickeln und den Opfermodus überwinden. Denn sie zwingt Sie dazu, sich mit den schwierigeren Aspekten Ihrer selbst zu befassen, mit den Teilen, auf die Sie nicht sonderlich stolz sind. Niemand von uns gibt gern zu, dass er unehrlich, arrogant, unsicher, unmoralisch, gemein, herrisch, dumm oder faul ist. Doch genau das zieht uns zu Menschen hin, bei denen wir diese Züge bemerken. Und sie zu uns. Sich das einzugestehen, ist der erste Schritt zum Loslassen. Und weg damit! Wenn jemand eine unangenehme Eigenschaft an den Tag legt, die nichts mit uns zu tun hat, fällt es uns entweder nicht auf oder es wurmt uns nicht weiter. Sagen wir mal, eine Bekannte von Ihnen ist eine unerträgliche Besserwisserin. Jedes Mal, wenn sie den Mund aufmachen, um von etwas zu erzählen, das sie gemacht haben, hat sie es schon vor ihnen gemacht. Alles, was sie wissen, weiß sie schon lange. Und sie weiß viel mehr darüber. Und sie muss sicherstellen, dass sie und jeder andere im Umfeld von 10 Kilometern mitbekommen, wie viel mehr sie weiß. Während sie jedes Mal, wenn sie die Klugscheißerin treffen, darüber fantasieren, ihren Kopf durch eine Wand zu rammen, hängt vielleicht jemand anderes an ihren Lippen. Er oder sie kann gar nicht genug von ihren faszinierenden und brillanten Ausführungen bekommen. Sie macht sie nur deshalb wahnsinnig, weil sie wahrscheinlich selbst ein Besserwisser sind oder zumindest befürchten, die Veranlagung dazu zu haben. Vielleicht haben sie auch Angst davor, als unwissend bloßgestellt zu werden.